war noch klein Johann, schon war die Welt groß. Wei Satan offen stehen, Johann, welche noch bei Bürmanns Lot. Dar boven zelde stilde man, wei sagen hu die lieb. Wei keken naar de hemel hoog, en naar de sloot zo diep. Wei ten nog hu still het was Johann, kein Blatt ruhrte an de Boh. So ist das nü nicht mehr Johann, allein mar innen droh. Noch hore kude Herder Song, allein dar op de Hei. Dat was een Wunderlied, Johann, zu lang ist dat vorbei. So vaak als ik te dromen zit, dar in de voel ik ook die ontroering weer, als in die oude tijd. Dan draai ik mij zo hastig om, en kijk dan om mij heen. Doch alle wat ik zie, Johann, dat is, ik sta.